Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Wir haben Montagnacht, die Nacht von Montag auf Dienstag. Und da sage ich zu euch, dass wir eine freie Themennacht haben, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer noch einmal 0800 5678 111. Faxnummer auch nochmal 0800 5678 110. Erste Anruferin heute und diese Woche ist die Dana und Dana ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Dana. Hallo. Ja Dana, dein Thema. Um was geht's? Ja, bei mir geht's ganz einfach darum, dass ich in der 8., 9. Woche bin. Mhm. Und nächste Woche, Mittwoch, werde ich es auch abtreiben lassen. Mhm. Weil das passt hinten vorn irgendwie nicht. Wie, was heißt irgendwie das? Vom Freund her, der Freund interessiert sich nichts darum, sag ich mal. Wie lange bist du denn mit dem Vater des entstehenden Kindes zusammen? Also jetzt fast ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Und es ist jetzt passiert, aber dennoch gestatte mir die Frage, wie kam es denn dazu? Warum ist es denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch erst in den letzten paar Wochen erst gemerkt. Schon mal was von Verhütung gehört? Ja, haben wir eigentlich die ganze Zeit Kondom genommen, aber ich habe auch schon gehört vom Arzt, das ist auch nicht so das Wahre. Von daher ist nur AIDS-mäßig schützend, aber kein Schwangerschaftsschutz. Mhm. Also. Mhm. Na gut, also so klar kann man das mit Sicherheit nicht sagen. Und es gibt ja noch andere Methoden, wenn man nicht schwanger werden will, dass man das auch dann verhindert. Da sollte man sich, oder solltest du dir vielleicht zukünftig mal noch ein paar Gedanken mehr machen und dein Freund auch. Aber okay, ne, nur ist es passiert, wir müssen auch ordentlich darüber reden, was jetzt weiter zu tun ist. Seit einem Jahr bist du mit ihm zusammen und jetzt kümmert er sich darum überhaupt nicht und möchte das Kind auch nicht haben. Nee, ganz, also für ihn ist das einfach nur, mach du mal, geh du mal zum Arzt und Hauptsache weg. So. Mhm. Also es war gar kein Thema, dass er sagt, vielleicht doch. Und nee, weil Griechen sind nun mal so, weil Hauptsache zu Hause, bei der Mutter schön, ne? So. Ansonsten muss man sich direkt verheiraten, sag ich mal, direkt so, weil bei Schwester auch schon so. Also daher. Der junge Freund, dein Freund ist ein Grieche. Ja. Nun sind sicher nicht alle Griechen so, aber du machst die Erfahrung im Moment mit ihm. Genau, ganz genau. Ihr lebt nicht zusammen? Nein. Nein. Du wohnst noch bei deinen Eltern, oder? Ja. Und er auch noch? Ja. Wie alt ist er? 19 Jahre. Mhm. Mhm. Als du ihm das gesagt hast, wie war denn seine allererste Reaktion? War die schon sofort abweisend oder gab es da doch zumindest ein bisschen eine Zeit des Nachdenkens? Also für mich war es eigentlich so klar, weil es eine riesengroße Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, ich werde da bestimmt nicht mehr klarkommen. Vor allen Dingen, ich habe nicht immer eine Ausbildung oder sowas. Und jetzt redest du über dich. Ich hatte gefragt, wie er spontan reagiert hat. Sofort nein. Da hat er von Anfang an gesagt, ja, wir müssen schnell zum Frauenarzt, hier drin was reinmachen, fertig, damit sowas überhaupt nicht aufkommt. Mhm. Aber deine Meinung tendiert auch in die Richtung, wie du gerade angefangen hast zu erzählen. Ja, das ist viel zu groß. Ich fühl mich noch zu jung dafür. Mhm. Was machst du denn vom Beruf oder gehst du noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule. Ja, in wie vierte Klasse? Nee, ich bin Berufsschule. Berufsschule, und was lernst du? Also bis jetzt noch gar nichts. Also ist nur einmal eine Woche und fertig. Ach so. Ja, sowas. Ist nicht Berufsschule immer gekoppelt an eine Ausbildung? Nee. Das war früher so, weiß ich nicht mehr so genau. Früher so, ja. Also auf jeden Fall ist es eine Schulausbildung und du möchtest aber auf jeden Fall irgendwann eine Ausbildung, eine richtige Lehre machen. Auf jeden Fall, ja. Ja, als was? Ich weiß nicht, was, vielleicht Visagistin oder sowas. Ja, jetzt sagst du, es passt dir nicht in den Kram. Du fühlst dich zu jung dafür. Genau. Und das Kind soll auch nicht drunter leiden. Mhm. Ist der Termin denn schon gemacht für nächste Woche? Ja. Aber dafür musstest du doch zu einer Beratung vorher, ne? Ja, die habe ich ja schon gemacht. Mhm. Und wie war das? Wie lief das da ab? Die haben einfach nur gefragt, wieso willst du es wegmachen? Mhm. Und wie gesagt, Verhütung. haben wir drüber gesprochen und so, also von daher. Also die haben dich auch nicht versucht umzustimmen oder auch nicht umstimmen können oder wollen? Sie können nicht, weil ich hab mir fest im Kopf gesetzt und so, also von daher, das bringt einfach nichts. Was sagen dir deine Eltern dazu? Also meine Mutter steht voll hinter mir, bin ich auch froh drüber, weil sie ist wirklich auch die Einzige, die wirklich hinter mir steht, weil mein Freund sieht man ja, er lässt einfach einen im Regen stehen. Mhm. Und der Vater? Nee, der sollte am besten nicht. Bitte? Der sollte am besten nichts wissen davon. Ach, der weiß gar nichts davon. Nein. Bist du auch enttäuscht von deinem Freund, ne? Dass Sehr. Er. Hast Sehr. Du ihn anders eingeschätzt vorher? Ja, eigentlich ja. Also dass er auch in härteren Zeiten, wenn es mal richtige Probleme gibt, auch zu dir steht. Und jetzt steht er eigentlich nicht zu dir, ne? Nee. Wälzt alles auf dich ab und sagt, hier mach mal und wir haben danach wieder High Life, ne? So in der Richtung. Ja. Jetzt hast du nächste Woche den Termin. Ja. Wie ist dir denn da zumute, wenn du daran denkst? Also sehr schrecklich. Sehr schrecklich. Ich wollte gerade fragen, so locker, wie du es gerade so gesagt hast, ist dir ja wahrscheinlich auch nicht zumute. Sonst hättest du ja auch nicht hier angerufen. Nee, genau, ganz genau. Weil man guckt später immer noch auf die Narbe und sagt, da war mal was, ne? Und da, dass sowas halt passieren muss. Was sind das denn so für Gefühle, die dich jetzt doch so ein bisschen, diese Unwohlsein in dir auslösen? Nein, die haben ja erklärt, was sie machen. So, von daher habe ich ja schon Panik schon gehabt, ne? Und was da auch passieren könnte vielleicht. Also ist es jetzt so die Angst vor diesem medizinischen Eingriff? Oder ist es auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich dann was Lebendes, das Leben beende? Beides irgendwie. Beides. Was überwiegt denn mehr? Die Angst vor dem Eingriff? Nee, das andere. Das andere. Aber das schlechte Gewissen, oder ich will nicht sagen das schlechte Gewissen, sondern die Gewissensüberlegungen haben nicht dazu geführt in der letzten Zeit, dass du schwankend wurdest, dass du überlegt hast, weil ich will auch nicht in irgendwie so ein Mutter-Kind-Heim. Also wäre alles wirklich nichts für mich, das Kind muss nicht drunter leiden, ehrlich nicht. Dana, das ist natürlich jetzt eine Sache, die sehr schwer immer ist, von außen zu beurteilen. Ne? Zu sagen, treib ab, treib nicht ab. Generell ist es, finde ich, es immer schlimm und traurig, wenn eine Abtreibung stattfindet. Ja. Es gibt sicher ernsthafte Gründe dafür, die man auch respektieren muss. Deswegen habe ich am Anfang auch direkt so massiv gefragt, habt ihr keine Ahnung von Verhütung, dass es erst gar nicht dazu kommt? Nach dem Motto, man kann ja sagen, ihr habt euren Spaß miteinander, ihr tragt aber nicht gemeinsam die Verantwortung. Ne? Und macht euch nicht vorher Gedanken, was kann passieren. Und das muss man sich schon in dem Alter, finde ich, schon machen. Ne? In jedem Alter, wenn man mit Sexualität in Kontakt kommt. Ja. Dir geht es jetzt aber auch nicht darum, nochmal eine Meinung einzuholen, soll ich abtreiben, soll ich nicht. Sondern du wolltest einfach mal so über deinen nicht so guten Gefühlszustand dich unterhalten. Nee, ich würde auf jeden Fall da bleiben. Auf jeden Fall. Ist denn schon alles so geregelt, wie das nächste Woche dann abläuft? Geht deine Mutter mit dahin? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall meine Mutter. Dein Freund nicht? Naja, anscheinend nicht. Bestimmt nicht. Und wird das dann ambulant gemacht oder bleibst du noch einen Tag da? Oder? Nee, ambulant, weil Krankenhaus möchte ich nicht. Ist mir etwas. Weil ich glaube, da hängst du mit deinen Wehen, glaube ich, mal alleine da rum. Und da wird direkt in Narkose gesetzt. Da kriegst du nicht so viel mit, sag ich mal. Weil das Herz hängt ja viel daran, ne? Bitte? Mein Herz hängt viel daran, weil es ist ja nicht irgendwie ein Gegenstück, ist ein Kind. Also Daniel, ich würde mir an deiner Stelle auch sehr eingehend jetzt mal, nachdem das passiert ist, Gedanken machen über deinen Freund. Ja. Also das zeigt ja schon, ich sag's mal, fast sein wahres Gesicht, ne? Wenn meine Mutter will sowieso morgen bei den Eltern auftauchen, weil, Wissen denn die Eltern überhaupt schon Bescheid, was da los ist? Gar nicht. Ich durfte ja nichts sagen, ne? Oder wird's aber krachen, wenn deine Mutter wiederum zu denen geht, ne? Und denen das sagt. Ist auch richtig so. Also Gedanken machen über den Freund. Und vor allen Dingen noch viel mehr Gedanken machen über die Verhütung, ne? Genau, ja. Ja, Dana, traurig eigentlich, was du erzählt hast. Ja. Dann hoffe ich, dass deine Mama gut zu dir steht. Ja, wird sie auch. Und wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Und verabschiede mich von dir. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss. Mario, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Mario. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Mario. Was ist dein Thema? Erstmal viel Glück für die Vorsprecherin für nächste Woche. Ja. Vielleicht überlegt es sich ja nochmal. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, wir hatten schon mal miteinander gesprochen. Nee, jetzt sag, du musst mir dann ein Stichwort sagen. Mit dem Herzfehler. Mit dem Herzfehler. Ja, natürlich, ja, ich weiß. Der Mario mit einer schweren Herzoperation. Du hast mich angerufen vor einer schweren Herzoperation. Mhm. Hattest tierische Angst, ja. Ne, dass das schief geht oder dass da irgendwelche Komplikationen auftreten. Ja. So, und dann hat das ja alles gut geklappt, Gott sei Dank. Ja, die Nachuntersuchung ist auch super gegangen. Mhm. Jetzt ist das nächste Problem. Ich habe einen Todesfall. Ein zweijähriges Kind. Der Kleine, der mir aufgemuntert hat, wird erzählt hat. Der sich durchgezogen hat, der mich aufgemuntert hat, der ist gestorben, Herr, im Babytod. Das ist dein Kind? Ja, auch Herzversorgung. Der ist 2 Jahre alt geworden, der Kleine? Der wäre 2 Jahre nächste Woche geworden. Mhm. Wann ist er gestorben? Von Sonnabend zu Sonntag. Jetzt letztes Wochenende? Ja. Ja. Was ist da genau passiert? Und zwar, wir sind abends normal ins Bett gegangen, mit meiner Freundin. Und sie ist, also ich bin früh aufgestanden um 8, das ist meine normale Zeit, Entschuldigung, und dann bin ich hochgegangen, das war halb 9 gewesen, weil ich einen Sturzweg machte, der war mal Punkt 8 wach. So, und der hat nicht geatmet, der war auch nicht wach, den war auch nicht wach zu rütteln, so habe ich schon Panik gekriegt. Habe ich meine Freundin gerufen, sie kam dann hoch, hat gesagt, ruf den Arzt. So, der Arzt kam, festgestellt, tot. So. Während, ich meine, das dauert ja eine Weile immer, bis ein Arzt kommt, der ist ja nicht auf Nee, der muss die Nacht irgendwie, der muss irgendwie eingeschlafen werden. Nee, lass mich fragen, das dauert ja eine Weile, ehe so ein Arzt kommt. Und dann wart ihr beiden alleine in dem Kinderzimmer bei eurem Kind. Mhm. War euch das da schon klar oder war deine Freundin klar, dass der Kleine... War er denn noch warm? Ja, er war ja noch warm gewesen. Mhm. Er war normal. Er hat normale Hautfarbe gehabt, alles. Mhm. Er war nicht erblasst, ne? Mhm. Ich bin schon... Was hat denn da deine Freundin gedacht, was mit ihm los ist, während der gedacht, Arzt kam? Ja, irgendwie, dass er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Lungenentzündung hat, dass er die Lunge richtig aufkriegt oder so. Der hat doch nicht geblickt oder so. Also ihr dachtet, dass er bewusstlos ist, oder? Ja. Aber ihr habt auch gemerkt, dass er nicht mehr geatmet hat, ne? Ja, na, ich habe versucht, Herzdruckmassage bei ihm. Habe ich versucht. Weil ich bin noch bei der Feuerwehr und so. Im RTW. Und das hat auch nicht geholfen. Habe ich meinen Koffer geholt von unten vom Auto. Na, das ging auch nicht. So, dann kam der Arzt, was hat er festgestellt? Tot. Mhm. So, und bei der Obduktion haben sie den Herzversagen. Die ist schon gemacht worden, die Obduktion? Ja, die haben sie heute gemacht, das haben wir heute erfahren. Mhm. Ich habe zu denen gesagt, das will ich heute auch wissen, was da war. Ich habe es nicht länger ausgehalten. Mhm. So, und nächsten Montag ist die Beerdigung, ich weiß nicht, ob ich die durchstehe, ob ich da auch wieder umfalle. Nervenzusammenbruch, weil ich hatte schon eine Beerdigung durch einen guten Kumpel, ja. Den ich auch schon runtergebracht habe, also in die Erde rein. Also das ich war, weiß nicht, ob ich die irgendwie überstehe. Also seelisch. Das war euer erstes und einziges Kind. Ja, unser erstes. Wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deiner Freundin? Ja, wir halten uns gegenseitig. Meine Freundin, die fliegt jetzt, die versucht zu schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich sitze die meiste Zeit im Kinderzimmer und heule. Tag und Nacht. Ja. Also ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Aber es gibt Gott sei Dank nicht die Situation, dass ihr euch irgendwie gegenseitig Vorwürfe macht. Hättest du mal jenes oder das nicht? Nee, wir waren einen Tag vorher noch mit dem spazieren gewesen. Draußen. Weil schönes Wetter war. Hattest du mir ja damals sehr viel erzählt von dir, dass du eben auch so schwer herzkrank warst. Ja. Ist es vielleicht möglich, dass das vererbt worden ist auf den Kleinen? Das habe ich nicht gefragt, das wollte ich auch nicht wissen. Dann hätte ich mir wieder selber Vorwürfe gemacht. Deswegen. Also das habe ich nicht selber gefragt. Ja, sonst hätte ich mir wieder Vorwürfe gemacht, dann wäre ich wieder armer gelaufen, gleich gesagt. Ich wundere mich, dass die das so schnell gemacht haben, wenn der Kleine am Samstag, von Samstag auf Sonntag. Ja, na, ich wollte es wissen. Ich habe zu ihnen gesagt, das will ich Montag wissen, was los ist, sonst lasse ich keine Ruhe. Und es wäre gestern noch durchgedreht. Und jetzt ist erst nächste Woche Montag die Beerdigung. Ja, weil es wäre normalerweise am Freitag gewesen, aber Montag hat er Geburtstag. Ach so. Also nächste Woche. Ja. Und da wollen wir zu seinem Geburtstag machen. Ja. Dass wir an seinem Geburtstag Abschied nehmen. Nochmal. Wie hieß der Kleine? Martin. Martin. Das war mein Kleiner gewesen, mein Ein und alles. Und der war vorher völlig gesund, ihr habt nichts gemerkt. Nee, wir haben nichts gemerkt, gar nichts. Er war auch an dem Tag vorher noch ganz fidel und hat all das gemacht, was er sonst so macht. Ja. Der war quickfidel, der ist mit mir rumgesprungen, alles. Wir waren auf der Schaukel, alles zusammen, also dem ging es gut, hab ich die Meinung gehabt. Mir tut das so besonders leid, weil ich das Gespräch wirklich sehr in Erinnerung habe mit dir und es ging dir so schlecht. Und du bist ja auch aufgemuntert worden durch deine Freundin und den Kleinen, deinen kleinen Sohn. Ja. Und der Kleine hat bitte von uns Abschied genommen. Und jetzt ist dein kleiner Sohn gestorben. Ja, leider. Du hast so Angst vor der Beerdigung, sagst du. Weil ich habe schon ihn hinter mir. Die nächste will ich nicht so schnell haben und jetzt ist es ja soweit. Und das ist sein Geburtstag. Ja. Habt ihr denn wahrscheinlich noch nicht genau, aber habt ihr schon irgendwelche Überlegungen, wie ihr das machen wollt, wie ihr die Feierlichkeiten abhalten wollt? Naja, nur engsten Freundeskreis und Familie. Also so großen Tamtam machen wir da nicht groß. Wie reagiert dann so die nächste Familie, deine Eltern oder Schwiegereltern oder Freunde darauf? Kumpel, also der Taufpate von meinem Klient, der ist auch ganz schön geschockt. Der kommt auch zur Beerdigung. Also bei denen habe ich es bestanden, dass er kommt. Also von seinen, das war ja auch sein Ein und Alles gewesen. Bei denen konnte man es über Wochenende lassen, wenn mal was war oder so. Und Muttern und Schwiegermuttern und so, die sind auch alle geschockt. Ja, na klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dass man jetzt noch so, dass die ganze Woche noch vor dir liegt. Mario, ich möchte mal, dass du mit meinem Psychologen gleich ein paar Worte redest. Mit dem Peter. Ich kann dir von meiner Seite sagen, dass es mir sehr, sehr, sehr leid tut. Wirklich sehr leid. Und euch beiden, alle Kraft dieser Welt, möchte ich euch wünschen, dass ihr über diese Woche hinwegkommt und natürlich die nächsten Wochen und Monate auch, die sehr traurig und sehr schwer werden. Ja, ich hoffe es. Es ist klar. Und da gibt es ja auch gar keinen, es gibt ja im Prinzip gar keinen Trost im Moment. Es ist einfach nur super traurig. Wir wollen auch das Kinderzimmer so lassen. Wir rennen das nicht weg oder so. Wir werden zwar ein paar Sachen zusammenpacken und den Schrank machen, aber abgerissen wird das Kinderzimmer nicht. Es bleibt so, wie es war. Ja, lass das erstmal so. Es ist bestimmt auch gut und vielleicht auch eine Möglichkeit für euch, besser Abschied zu nehmen. Ja. Es gibt, du klingst für Berliner, ich glaube, du kommst aus der Nähe von Berlin, ne? Nee, Spreewald. Spreewald, ja. Es gibt, das wird dir gleich der Peter auch erzählen, überall in Deutschland so eine Selbsthilfegruppierung, die heißt... Ja, ich habe von eurer Redaktion schon so eine Telefonnummer gekriegt. Ja, wir können das gleiche hier noch genauer erklären. Das heißt verwaiste Eltern. Und da sind Menschen zusammen, die ihre Kinder verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das auch noch eine gute Möglichkeit, dass du und deine Freundin gemeinsam mit so einer Gruppe mal Kontakt aufnehmt. Aber alles Weitere kann dir sicher gleich der Peter, mein Psychologe, erklären. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und grüße deine Freundin herzlich von mir. Mach ich. Und sehr, sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören, Mario. Tschüss. Christine begrüße ich herzlich. Christine ist 39 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja. Hallo, Christine. Ja, hallo. Dein Thema? Mein Thema ist meine Ehe. Warum ist deine Ehe das Thema? Weil ich nicht weiß, ob sie noch länger andauert. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit knapp 2,5 Jahren. Noch nicht länger? Nein, das war für uns beide nicht die erste Ehe. Ich war vorher lange mit meinem Sohn alleine. 6 Jahre, bis ich den Mann dann kennengelernt habe und dachte, das ist er. Aber aus dieser Ehe, relativ kurzen Ehe, gibt es noch keine Kinder? Nein, wir wollten beide keine mehr. Ja. Wie alt ist dein Mann? Der ist 48. 48. Und du bist jetzt sehr skeptisch oder unzufrieden in der Ehe. Erzähl mir genau, was los ist. Nein, wir haben eigentlich schon längere Zeit jetzt eine Krise. Warum? Ja, es fing irgendwann an, als ich so verschiedene Dinge rausgefunden habe. Wir hatten eigentlich vorher ziemlich über alles gesprochen, wie das bei uns ablaufen soll, so mit Treue und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann nach und nach verschiedene Sachen gefunden, die mir gezeigt haben, dass mein Mann sich irgendwie, naja, außerweitig irgendwie betätigt. Da hast du Sachen gefunden? Ja, ich meine, jetzt nicht... Indizien, so, oder? Richtig, ja, mhm. Ich glaube, so nennt man das. Ja. Und was, auf was deuteten diese Indizien hin, dass er was... Ja, ich sag mal so, er hatte vorher ganz, wir hatten so ganz klar über alles gesprochen, ja. So von den Einstellungen her, dass wir eigentlich so ganz normal, in Anführungszeichen, veranlagt sind. Mhm. Und dann habe ich eben nicht nur so harmlose Playboy-Zeitschriften gefunden, sondern hart Porno-Videos und dann habe ich Telefonnummern gefunden von den Hotlines, habe die dann auch nachgeprüft, weil ein bisschen kenne ich mich damit auch aus, habe auch herausgefunden, dass er auf den Lines da rumspringt und Anzeigen aufgibt und... Kurze Zwischenfrage, wie fern kennst du dich da auch aus? Hast du solche Sachen auch schon mal in Anspruch genommen? Als ich Single war, habe ich auch auf so einer Dating-Line telefoniert. Ah, ja. Deswegen kenne ich auch die Briefkastennummer und den ganzen kleinen Kram da. Und die Zahlenkombination hat mir dann irgendwann was gesagt, habe ich das dann rausgefunden. Das und dann eben, dass er von sich so bestimmte Arten von Fotos macht und vervielfältigt und... Von sich selbst? Ja. Und sich für sich vervielfältigt oder verschickt er die irgendwo hin? Er sagt, er hat das nur aus Spaß gemacht. Und was sind das für Fotos, die er von sich macht? Von seinem besten Stück. Achso, so Eigenporno-Fotos quasi. Ja, ja. Ich denke mal, dass man das so nennen kann. Ja. Du hast ihn aber daraus schließlich, was du gerade sagst, du hast ihn schon zur Rede gestellt. Das heißt, ich habe das mehrfach versucht, ihn zur Rede zu stellen, schon seit einem Dreivierteljahr, habe nie eine Antwort bekommen, er ist mir immer ausgewichen. Und da hatten wir vor einem Vierteljahr oder sowas nochmal ein längeres Gespräch, wo ich mich eigentlich schon fast von ihm trennen wollte. Da haben wir uns eine Probezeit gegeben von 3 Monaten, in der wir über alles sprechen. Die war jetzt rum. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, dass wenn er weiterhin schweigt, dass ich mich von ihm trenne. Also er hat weiterhin geschwiegen? Er hat weiterhin geschwiegen. Und er hat weiterhin solche Sachen gemacht, weißt du das? Kannst du das nachprüfen? Ich kann es nicht genau nachprüfen. Ich weiß, dass er weiterhin seine Videos angeguckt hat. Was er sonst gemacht hat, ich muss sagen, ich wollte es auch nicht weiter wissen und nicht weiter nachprüfen, weil es zu weh getan hat. Aber immerhin hat er die Geschichte oder eine Erklärung dir erzählt, warum er die Fotos macht von seinem besten Stück. Soweit habt ihr schon mal geredet. Ja, es blieb ihm nichts anderes übrig, weil, wie gesagt, das war jetzt am Wochenende das Gespräch. Und dann wobei das natürlich auch ziemlicher Blödsinn ist, dass er das für sich macht. Ne? Er fotografiert dann nicht seinen eigenen Schniedel und hängt sich das dann in Spind oder so. Nö, das lag da einfach so rum in seinem Stapelweise. Du weißt aber nicht, ob er auch wirklich aktiv war. Das heißt, ob er sich mit irgendwelchen Frauen getroffen hat. Also wirklich real aktiv war. Also er sagt körperlich aktiv nein. Also wenn das ist irgendwie so im Internet gelaufen oder über Telefon... War vermutlich, ja. Vermutlich, also er hat es auch so quasi so weit zugegeben. In dem Sinne, dass also quasi die Indizien alle zumindest mal der Tatsache entsprechen, was er vorher ja überhaupt schon nicht zugegeben hat. Da war ich ja eigentlich schon ganz froh drum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt, wo ich das so höre, das macht mich trotzdem alles ziemlich fertig. Hat er denn den Grund auch gesagt? Ist er mit eurer Sexualität beispielsweise nicht zufrieden? Das hat er als Grund angegeben. Das hat er gesagt. Immerhin hat er das ja auch schon mal gesagt. Ist ja schon was. Ich dachte, er würde nur schweigen. Nein, er hat gesagt, also so nach einem halben, dreiviertel Jahr wäre er damit nicht mehr zufrieden gewesen. Was konkret vermisst er denn bei dir oder bei euch? Weißt du das? Ja, ich müsste viel aktiver sein. Und ich müsste ihn viel öfter verführen. Und das wird ja höchstens abends ab 21 Uhr etwas laufen, am Wochenende auch weniger, weil da ja das Kind da ist und man tagsüber nicht so frei wäre. Und früher hätte ich auch draus, obwohl manche Dinge, die er erzählt hat, stimmen meiner Meinung nach so nicht, weil ich es auch weiterhin eigentlich gemeint habe, so zu machen. Ich habe halt eigentlich den Eindruck, dass er irgendwo in seiner Traumwelt da lebt, die er sich da aufgebaut hat und rausgezogen hat. Hast du denn den Eindruck, wenn ihr Sex miteinander hattet, dass ihm das dann schon gefallen hat? Oder ich war's hatte den Eindruck, dass es ihm gefallen hat, aber ich hatte auch gleichzeitig den Eindruck, dass er ein Mensch ist, der eigentlich viel mehr haben will. Aber ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass er mehr haben will, weil er da in irgendeiner Vorstellungswelt lebt, die jetzt eventuell aus diesem ganzen Ding rausgezogen hat. Jetzt haben wir viel über Sexualität gesprochen und auch darüber, dass er dich in einer gewissen Weise hintergangen hat. Vielleicht wäre es nicht direkt fremdgegangen, aber... Aber es ist ein geistiger Betrug. Es ist ein geistiger Betrug und er hat ja zumindest nicht offen die Wahrheit gesagt über alles. Ja. Wie läuft denn die Ehe und die Beziehung sonst so? Wie versteht ihr euch denn? Das ist ja das Problem. Wir verstehen uns eigentlich vom Grunde her relativ gut. Mhm. Also das macht das Ganze noch tragischer und problematischer. Richtig. Mhm. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, um überhaupt zu der Entscheidung zu kommen, dass wenn er nicht offen ist zu mir, dass ich mich von ihm trenne. Ja, könnte mir aber gut vorstellen, dass du, seitdem du das jetzt näher alles weißt, dass du auch blockiert bist und auch im Alltag nicht mehr so locker mit ihm umgehen kannst. Das geht jetzt schon längere Zeit. Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja. Jetzt die Unbefangenheit ist weg. Mhm. Jetzt nimmt er aber diese Drohung offensichtlich nicht so ernst, ne? Dass du dich von ihm trennen willst, wenn er nicht richtig erklärt und nicht richtig spricht. Und das vielleicht sogar aufhört. Er hat aber gesagt, heute Abend, wir hatten heute Abend erst das Gespräch gehabt und er hat gesagt, er wüsste, um was es gehen würde und wie ernst es wäre. Aber wie stellt er sich denn die Zukunft jetzt vor? Was ist, was soll denn passieren? Was wäre denn dein Wunsch? Wäre dein Wunsch, dass er das alles unterbindet? Ja gut, so wie ich halt bin. Also ich bin eigentlich schon, ich möchte, dass man offen und ehrlich ist. Und ich will einfach wissen, wie er wirklich ist. Wenn er so veranlagt ist, dass er das alles haben muss, was nützt es, wenn ich mich jetzt abstrampele und für ihn dreimal in der Woche einen Striptease vor? Siehst du denn in irgendeiner Weise vielleicht eine Perspektive für euch, dass du sagst, okay, wenn ich das alles wirklich weiß, was er will, und du hast ja den Eindruck, dass er noch hinter dem Berg hält, ne, mit einigen Sachen. Ja, eigentlich ja, weil er hat zwar nicht mehr abgestritten, was er vorher eigentlich immer, wo er mir ausgewichen ist, aber er hat auch nicht genau gesagt, was er gemacht hat. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, dass ihr vielleicht irgendwie ein Arrangement findet, dass ihr zusammen seid, eure Sexualität habt und du ihm in einer gewissen Weise eine Freiheit gibst, andere Dinge zu tun? Wäre das für dich ein Modell? Schwer vorstellbar. Dafür bin ich, glaube ich, zu altmodisch. Ich bin mehr so der treue Typ. Das heißt also, eigentlich wäre deine Vorstellung, er muss das alles sein lassen und sich ganz auf dich konzentrieren und ihr versucht wieder eine normale Ehe zu führen. Ja, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst Vertrauen aufbauen kann, weil auch bei dem Beruf, wo er viel unterwegs ist, dann würde ich immer denken, jetzt macht er sowieso wieder irgendetwas. Ich glaube auch, Christine, dass der allererste Schritt, das siehst du ja auch so, das hast du ihm ja auch schon so gesagt, der allererste Schritt ist radikale Offenheit. Ja. Ne, er muss wirklich alles auf den Tisch legen. Und selbst wenn die Gefahr dem innewohnt, dass die Ehe dann auseinandergeht. Aber nur so geht es. Erst dann kann man vielleicht überlegen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ihr beiden doch eine Ebene findet. Wenn ihr das nicht schafft, wenn er das nicht schafft, ist er ein Typ, mit dem man zur Eheberatung gehen kann? Also gestern, als wir geredet hatten, jetzt unter dem ultimativen Druck, den er jetzt von mir hatte, hat er gesagt, wenn es nicht anders gehen würde, wäre er bereit, eventuell sowas Gut, zu machen. Dann macht es. Ich glaube, es gibt auch keinen anderen Weg. Und alleine komme ich nicht damit bereit. Also immerhin, es gibt ja nun viele Männer, die dann wirklich zumachen und sagen, nee, das mache ich nicht und Schluss aus. Aber wenn er da schon mal ein Signal gegeben hat, ich gehe mit dir dahin, ist das ja schon mal sympathisch und positiv. Vielleicht ergibt sich im Kreis eines fachkundigen Menschen doch eine Offenheit, die euch auch wieder zueinander führen könnte. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Chance und die sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, ich war jetzt schon kurz davor zu sagen, das kann sowieso nicht gehen. So früh würde ich dir Flinter ins Korn werfen. Was früh? Nein. Ich habe schon so viel gemacht und gut, gewartet. Aber du sagst, du liebst diesen Mann noch? Ja. Oder ihr kommt gut miteinander aus? Mhm. Ja, lieben hast du nicht gesagt. Doch, ich liebe ihn. Du liebst ihn. So, du liebst diesen Mann. Ihr kommt gut im Alltag miteinander aus. Ich finde, dass man das auch dann dafür, dass man so viel auch dann für eine Ehe tun sollte, zumindest mal ein paar Stunden mal zu einem Eheberater zu gehen und Informationen zu bekommen. Danach bist du vielleicht noch viel schlauer und kannst wirklich endgültig sagen, nein, es geht nicht. Oder es gibt irgendwie einen neuen Ansatzpunkt. Na klar, es war nur schwierig mit dem Vertrauen, weil er so lange geschwiegen hat. Gut, das ist aber auch ein Thema dann bei der Besprechung, ne, in der Sitzung. Können wir dir vielleicht noch mit ein paar Adressen helfen? Na, ich kann ich hier bei uns gleich. Das kannst du bei euch rausgeben. Mhm. Okay. Ich würde sagen, macht es und lass du dich auch drauf ein. Mhm. Und wenn auch nur eine kleine Chance besteht, aber immerhin eine kleine Chance ist eine Chance. Das ist auch wahr. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Christine. Ja, tschüss. 1:29 und 49 Sekunden, eine kleine Pause. 31 und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Und eine freie Themennacht heißt ja, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Das kostet euch keinen Cent. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und ich sage euch schon mal das Thema von morgen. Morgen heißt unser Thema: Ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Es geht mal in euch, aber wahrscheinlich müsst ihr gar nicht groß in euch gehen, wenn ihr bei diesem Thema angesprochen seid. Wer ist es, dem ihr die Hölle auf Erden wünscht? Welchen Menschen seht ihr so schlecht oder habt so schlechte Gefühle diesem Menschen gegenüber oder hasst ihn gar, dass ihr sagt, dem wünsche ich die Hölle auf Erden. Egal, was da kommt, der hat mir so viel angetan, der hat meiner Familie so viel angetan, meinen Freunden, meinen Eltern, dem wünsche ich die Hölle auf Erden. Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Dirk und Dirk ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Ja, Dirk. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin sexuell abhängig von einer Frau. Allerdings angenehm, muss ich dabei sagen, empfinde ich das. Angenehm, aha. Ja, weil ich habe eine sexuelle Neigung, für die ich mich früher sehr lange geschämt habe und mit der ich nie mit einer Frau drüber sprechen konnte. Ja, was ist das für eine sexuelle Neigung? Ich liebe Natursekt. Das heißt, das müssen wir mal ein bisschen vorsichtig übersetzen. Du magst Pipi. Urinsex. Ja, das ist jetzt ganz sachlich ausgedrückt, ja. Genau. Das heißt, du magst gerne, wenn eine Frau zum Beispiel durch einen Schlüpfer uriniert oder halt während des Sexes uriniert. Mhm. Und wir urinieren uns gegenseitig auch oral an. Mhm. Also das, darauf steht sie auch. Ja. Und das ist das Glück für dich, dass du eine Frau gefunden hast, die auf sowas aufsteht. Genau. Wie lange kennst du diese Frau schon? Wie lange? Ein Jahr. Und das war ein glücklicher Zufall. Ist das jetzt eine Beziehung oder ist das so eine sexuelle, reine sexuelle? Ich würde das mehr als eine sexuelle Beziehung. Also ihr seid nicht zusammen, ihr seid kein Paar im klassischen Sinne? Nein, das sind wir auf keinen Fall. Das heißt, wenn ihr euch trefft? Ein-, zweimal die Woche. Ah ja, so oft manchmal schon? Manchmal auch weniger. Mhm. Und dann geht es immer zur Sache? Ihr trefft euch nicht, um nett spazieren zu gehen, auf der Bank zu sitzen? Ganz selten kommt es mal vor, dass wir uns auch so treffen, ja, um tanzen oder essen zu gehen. Ansonsten bist du Single? Ich bin Single, ja. Geschieden, also ich war mal verheiratet, aber... Diese besondere sexuelle Lust oder Neigung, genau, haben ja viele Leute, da spricht man nicht so öffentlich drüber, aber ich glaube, dass viele Leute habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt, die diese Neigung haben. Was heißt viele... noch nicht kennengelernt. Bis jetzt habe ich nur eine einzige Frau kennengelernt, mit der ich das teilen konnte. Ich habe es vorher schon einmal versucht, aber das ist dann immer auf doch extrem auf Ablehnung. Darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer relativ hoch ist, aber natürlich ist es auch nicht die Mehrheit. Das ist ganz klar. Du hast bisher nur eine Frau kennengelernt in deinem 34-jährigen Leben, außer derjenigen jetzt, mit der du den Kontakt hast, die das auch mochte. Ja. Die Neigung habe ich aber schon sehr früh bei mir entdeckt, schon mit 15. Mit 15 schon? Wie kam das? Wie hast du das entdeckt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte mal zufällig gesehen, wie halt eine Frau sich versehentlich eingenässt hatte und das hatte mich dann doch sehr angetörnt. Mhm. Mhm. Kann man das erklären, warum einen das antörnt? Nein, also Psychologen würden jetzt wahrscheinlich sagen, das steckt dann in der Kindheitsschuhe, irgendwo im Säuglingsalter mit irgendwas hängen geblieben vielleicht. Ich weiß es nicht genau, woher diese Neigung jetzt wirklich definitiv kommt, aber... Ich glaube auch, ich habe auch mittlerweile gelernt in dieser Sendung, dass man eigentlich solche Fragen gar nicht stellen darf. Warum törnt dich genau dieses an im Bereich Sexualität? Man kann es nicht erklären. Nein, die Frage stelle ich mir auch nicht. Ja, man, das, es ist einfach so und Punkt aus. Ja. Wie hast du denn die jetzige Partnerin kennengelernt? Also ich bin Krankenpfleger und arbeite in einem Krankenhaus. Mhm. Und... Das war aber keine Patientin von dir. Nein. Eine Arbeitskollegin von mir. Eine Arbeitskollegin. Mhm. Und aber... Wir hatten dann halt zusammen Schicht und waren alleine auf der Schicht und hatten uns unterhalten. Hat sie halt so von sich aus gedacht, ja, also er ist geflaxt. Ich könnte mir eigentlich mal einen Liebhaber suchen. Und zwar so verheiratet. Und dann habe ich dann so gedacht, wenn es daran liegt, da habe ich kein Problem mit. Ich liebe Sexualität. Stehst du gern zur Verfügung? Ja, ganz genau. Habe ich dann so direkt gesagt. Ja. Naja, und dann gab halt ein Wort das andere. Und dann hat man sich das erste Mal getroffen. Und Wir hatten vorher dann eine geraucht. So geht das dann in den Nachtschichten im Krankenhaus ab? Hm? Nein. Also im Krankenhaus haben wir keine Sexualität. Habe ich schon verstanden. Ich meine so die netten Gespräche, die man da so führt. Ja, das ist mehr der Fall. Ja. Aber hat sich halt so ergeben. Gut, dann habt ihr euch getroffen. Ganz genau. Hatten dann eine geraucht. Das hatte uns dann natürlich auch etwas enthemmt. Also wir hatten holländische Zigaretten, sag ich jetzt mal, dazu geraucht. Mhm. Das hatte uns dann natürlich auch etwas enthemmt. Mhm. Und schön, dann hatten wir das gleich beim ersten Mal sofort ausprobiert. Mhm. Wobei, ich könnte mir vorstellen, auch mit deinen Erfahrungen, dass die meisten Frauen da doch gebremst reagieren oder vielleicht sogar angeekelt, ich weiß nicht, dass so der erste Schritt dann schwierig ist, dieses quasi zu zeigen, dass man das gerne möchte. Also beim ersten Mal hatte sie auch erst vom Gedanken her, bevor wir das dann gemacht hatten, hatten wir gesprochen darüber, hatte sie auch erst Schwierigkeiten. Achso, ihr hattet schon mal darüber... Hatte schon gesagt, also ich kann es mir zwar vorstellen, ich kann es dir aber nicht versprechen, dass es hinhaut. Ich verstehe, das heißt, ihr habt schon theoretisch vorher darüber gesprochen. Ganz genau, das ist ja immer ganz gut, wenn man das macht. Ja. Unsere Sexualität, sie hatte mir dann auch gesagt, dass sie zum Beispiel auf SM auch steht. Ja, ja. Was wir dann auch mal ausprobiert haben. Ja. Also wir leben halt miteinander unsere Sexualität. Aber dann habt ihr es dann, nachdem es theoretisch angesprochen war, habt ihr es dann vorsichtig versucht und dann habt ihr beide bemerkt, das ist es, das macht uns beiden richtig Spaß. Ja, ich hatte es ja vorher schon mal versucht bei Prostituierten, wobei das allerdings natürlich absolut kein Vergleich ist. Mhm. Weil erstmal ist das bei denen ja wirklich nur rein finanziell, das heißt ruckzuck fertig und das war's. Bist du denn eigentlich auch mal, ich habe es gerade so in so einem Wort gesagt mit Stichwort anekeln, haben auch schon mal Frauen auf dich so reagiert, dass sie ganz empört sich abgewandt haben und haben gesagt, es ist doch ekelhaft, wenn du sowas von mir verlangst? Nein, weil ich, bis jetzt gibt es nur drei Frauen in meinem Leben, mit denen ich darüber offen gesprochen habe. Mhm. Und bei den anderen hast du es ja gar nicht, also es ist auf jeden Fall immer so, dass du erst redest, offen redest und nicht mit der Tür ins Haus fällst. Ja, ganz genau. Nein, das kann man ja nicht machen, das wäre ja sehr gemein. Absolut, ja, ist ja ein bisschen. Gibt es denn da nicht einfach auch so praktische Probleme, wenn man so schön Sex im Bett hat, dann ist doch alles nass? Und nein, also in dem Punkt da bin ich schon ausgebucht, weil ich habe es auch beim Masturbieren selbst schon gemacht, dass ich dann mich einuriniere. Und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Man kann Folie auf dem Bett machen und damit man nicht so auf der Folie klebt, packt man ein Betttuch drüber, da hat man zwar viel Wäsche, aber also, Möglichkeiten gibt es viele. Ich glaube schon, dass das natürlich viele Leute als das unappetitlich empfinden. Ja. Aber ich glaube dennoch, dass... unhygienisch gar nicht, von der pflegerischen Seite gesehen, gar nicht so unhygienisch ist, weil bei einem gesunden Menschen ist der Urin normalerweise bakterienfrei. Ja, es gibt doch die großen Theorien, dass man den eigenen Urin sogar trinken soll. Ne? Das ganz genau, es gibt ja auch Eigenurin-Therapien. Therapien so, genau. Ganz genau. Ja. Ja, hier die Kollegin Carmen Thomas hier aus dem Westdeutschen Rundfunk hat das ja habe ich auch schon mal gehört. Ganz groß in einem Buch damals rausgebracht, vor einigen Jahren. Ja. Richtig. Aber ich finde auch, dass es sicherlich eine Kapriole von Sexualität, die es seit Jahrtausenden gibt zwischen Menschen und wenn man einen entsprechenden Partner gefunden hat, mit dem man das macht, warum nicht? Ne? Wichtig ist eben, dass man vernünftig vorher spricht über die Sexualität, absolut, die man leben will. Könnte es denn sein, dass du jetzt in diese Partnerin aufgrund der guten sexuellen Harmonie, die ihr habt, dass das vielleicht auch eine Liebesbeziehung werden könnte? Das könnte ich mir weniger vorstellen, da ich sagte ja schon vorher. Sie ist verheiratet. Und da machst du dir aber kein schlechtes Gewissen, dass du da reinfunkst Nein, das mache ich mir nicht, weil ich weiß, dass in dieser Partnerschaft keine Sexualität mehr herrscht. Also. Und im Übrigen ist das dann auch ihr Bier, ne? Dass sie sich darauf einlässt und ihre Angelegenheit, dass sie das macht. Ja, nicht nur, aber vielleicht ist das auch irgendwo der Reiz, dass die Beziehung bei denen noch besser hält oder länger vielleicht, hält. Weiß man nicht. Also du bist rundherum mit dem Zustand zufrieden, den du jetzt hast? Ja. Also rundherum guckst sicher aber auch noch nach einer Liebesbeziehung, ne? Ja, also das ist natürlich klar, dass das A und O, dass man eine richtige Liebesbeziehung auf Dauer hat. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, dass man dann auch noch eine Frau findet, die man liebt und die auch noch so eine Affinität hat dazu. Ja, das ist richtig. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles klar. Dirk, also, alles Gute. Ich wünsche dir auch noch einen angenehmen Tag dann. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Die Nummer hat auch gewählt und sie ist jetzt bei mir. Ich begrüße sie herzlich, die Julia, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Julia. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich direkt anfangen soll. Also es ist so, dass ich seit circa 1,5 bis 2 Monaten so ein ständiges Gefühl habe, nicht mehr in dieser Welt sein zu wollen. Also ich sage das mal so ganz vorsichtig, so eine Art Todessehnsucht. Und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Also mit diesem, ich bin so ambivalent. Ich habe einerseits viel Verantwortung zu tragen. Ich habe eine Tochter. Wie alt ist sie? 12. Mhm. Ich habe also, ich habe insgesamt 3 Kinder, nur wobei die anderen schon älter sind. Ja. Mhm. Die sind aus dem Haus. Genau. Und die musst du dich nicht mehr so direkt kümmern. Also ich, natürlich fühle ich mich immer noch als als Mama und verantwortlich auch. Aber es geht halt eben natürlich in erster Linie um die Kleine, für die ich jetzt also, ich bin alleinerziehend, also für die ich auch alleine verantwortlich bin. Mhm. Seit ein bis zwei Monaten nach Todessehnsucht. Ja. Was ist denn vor 2 Monaten passiert? Ja, ich hatte also eine Beziehung, die ging so ein Vierteljahr mit jemandem, der eigentlich sehr, sehr schlecht für mich war, also für mich und auch für mein Kind. Und das ist hinterher also so eskaliert, dass ich bedroht wurde von demjenigen. Also das war ein Ausländer, der wollte unbedingt in Deutschland bleiben, hat versucht über mich also hier einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Mhm. Das heißt, ich hätte ihn heiraten müssen. Und das lief also hinterher nur noch mit mit Bedrohung und Gewalt ab. Und es ist also mit Gewalt auch. Das heißt, du bist von ihm auch täglich angegriffen worden? Und es stand auch immer im Raum so, ich bringe dich um, wenn du mich verlässt und all solche Sachen. Mhm. Es ist dann letztendlich so weit gekommen, dass die Polizei uns mehr oder weniger getrennt hat. Also die er hat also eine Körperverletzung gegenüber einem anderen Menschen gemacht und ist dadurch von der Polizei gesucht, aber leider nicht gefunden worden, ist seitdem irgendwo untergetaucht, hat mich auch telefonisch des Öfteren wieder versucht, so weit zu bekommen, dass ich ihn doch wieder aufnehme, mehr oder weniger. Und ich bin, also müsste ja natürlich vom Kopf her total froh darüber sein, dass ich diesen Menschen also aus meinem Weg habe sozusagen oder aus meinem Leben auch habe. Aber gleichzeitig ist halt eben seitdem auch diese dieses Gefühl da. Mhm. Und das ist irgendwie so eine schier endlos scheinende Traurigkeit, die halt eben... Warst du sehr verliebt in diesen Mann? Eigentlich gar nicht. Nee. Gar nicht? Nee, also verliebt, ja gut, okay, natürlich gab es auch Momente, wo ich... Aber warum warst du mit ihm denn zusammen überhaupt? Ja, letztendlich war es eigentlich mehr oder weniger, weil ich totale Angst vor ihm hatte, ne? Von Anfang an? Nee, das nicht von Anfang an. Ich hatte ihm von Anfang an ganz offen gesagt, dass ich keine Beziehung mit ihm haben möchte. Und warum hast du dich denn überhaupt auf ihn eingelassen? Ja, weil ich irgendwo vielleicht aus meinem Gefühl der Einsamkeit heraus also ganz froh war, dass jemand da war. Und es gab ja auch eigentlich ganz nette Momente zwischendurch mal, bis halt eben hinterher diese Gewaltaktionen gestartet wurden. Also ihr wart nicht wie ein Paar zusammen. Ihr habt nicht miteinander geschlafen zum Beispiel. Ja, doch, das schon. Das schon, doch, das schon. Ja, ja. Aber es war keine Liebe da. Nee, also du hast nach Verliebtsein gefragt vorhin. Nein, also würde ich nicht sagen. Das war mehr oder weniger, nehme ich an, so halt, ich habe mich der Situation hinterher irgendwie so gefügt. Es ging also von Anfang an darum, dass er also halt mich haben wollte, ich ihn nicht. Ja, ist das ja sehr seltsam. Jetzt wirst du von einem Mann zwangsverlassen und du sagst sogar Gott sei Dank, dass die Polizei uns quasi getrennt hat, den du eigentlich gar nicht geliebt hast, der sogar für dich eine Belastung war in der letzten Zeit oder eigentlich immer, der dir eigentlich als Mensch überhaupt nichts bedeutet. Oder wenig. Mhm. Ja. Und das löst jetzt so etwas in dir aus, dass du, ich habe gerade am Anfang, hatte ich so gemutmaßt, die Julia war wahrscheinlich irrsinnig verliebt und ist jetzt sehr enttäuscht und da ist alles zusammengebrochen und dadurch ist das ausgelöst, aber so ist es ja nun nicht. Dann wäre es ja logisch. Dann wäre es logisch, ja genau. Erklärung, aber das ist eben nicht der Fall. Also es ist einfach nur so, dass ich halt eben, das ist eben, ja, dieses Gefühl habe, diese Sehnsucht nach dem Tod und irgendwo selber eigentlich gar nicht weiß, warum ist das jetzt. Nur hat diese Aktion, diese Zwangstrennung, ist ja verbunden mit sehr viel Angst. Ja. Das waren ja sehr aufreibende Wochen wahrscheinlich für dich. Ja. Kann es sein, dass diese Angst, diese Extremsituation irgendetwas vielleicht in dir hochkommen hat lassen, was bisher verdrängt war? Geht es dir denn sonst in deinem Leben gut oder bist du sonst auch unzufrieden? Also ich meine, ich habe extreme Belastungen derzeit. Also ich, meine ganze Situation ist irgendwie im Moment total verdreht. Aber das ist jetzt auch gar nicht, also das wäre jetzt viel zu langatmig, um das jetzt zu erzählen. Mhm. Aber gehört also vielleicht auch zum Thema, ne? Dass wenn man Todessehnsucht hat, will man ja irgendwie, Sehnsucht heißt ja, man will weg. Man will befreit sein von all dem. Ne? Man will die Last loswerden. Ja. Und das heißt, man hat eine Last. Ja. Und wenn sie auch vielfältig begründet ist, vielleicht in deinem Fall, wenn du sagst, das kann ich gar nicht erzählen jetzt, in ein paar Minuten ist so viel. Ja. Was ist denn das Hauptbelastendste, wenn du so eine Liste führen sollst? Was ist das Schlimmste, wo du sagst, das ist für mich wirklich das Anstrengendste? Also ich muss da doch noch etwas weiter ausholen. Also ich habe eine Borderline-Störung. Mhm. Ich weiß, das sagt dir ja wahrscheinlich was, ne? Ja, das also ist eine... und die soll Zusammenhang haben mit Gewalt und Missbrauch, also Vergewaltigung in der Kindheit, mit diesen Erlebnissen. Mhm. Und ich meine, das macht mir jetzt auch einiges deutlich, weil du jetzt gerade sagst, ob es einen Zusammenhang gibt, diese Gewaltaktion. Das kann natürlich sein, dass das da irgendwie... Ich kann es mir nicht erklären, ich sehe die Zusammenhänge nicht. Mhm. Und das macht es für mich auch so kompliziert, dass ich dieses Gefühl habe und dieses Gefühl mich auch immer weiter wegholt. Ich merke das auch. Glaube ich. Bist du in der Kindheit sexuell missbraucht worden? Ich bin vergewaltigt worden und versuchter Mord ist das gewesen, ja. Wie alt warst du? 12. 12. Mhm. Ist das jemals ordentlich, sage ich mal, psychologisch aufgearbeitet worden? Warst du in guten Therapien als Kind damals oder später als junge Frau? Ja, es ist eigentlich so, dass ich diese Sache erlebt habe. Sie ist aber einfach unter den Tisch gekehrt worden. Mhm. Also so, es wurde darüber geschwiegen. Also ich habe nicht bei meinen Eltern gelebt, sondern bei Großeltern. Und das war damals noch ein peinliches Thema. So nach dem Motto, also wenn einem Mädchen das passiert, dann ist sie selber schuld. Ja, ja. Und dadurch ist nie darüber gesprochen worden. Und also meine Erkrankung, diese Borderline-Störung, trat also in der Schwangerschaft mit meiner ältesten Tochter auf. Du sag mir das, dass du diesen Begriff auch so selbstverständlich verwendest, dass du schon in psychologischer Behandlung mal warst. Ja, ich war in der Tagesklinik in der Gesprächstherapie. Mhm. Wobei halt eben... immer so, wenn es auf den Punkt kam, ich eigentlich eher so dicht gemacht habe oder einfach aus der Therapie ausgestiegen bin. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, der falsch ist. Ne? Und vielleicht bahnt sich jetzt alles seinen Weg, indem du sagst, ich habe Todessehnsucht und du weißt gar nicht warum. Genau. Und da ist vielleicht ein riesen, ich sag mal, See von Lebenszusammenhängen, der da drunter unter dir schwebt quasi, wo die Ursachen zu finden sind. Und das ist, also die Erinnerung daran ist ausgelöst worden, vermutest du dann durch diese Situation? Ich weiß nicht, ist meine Idee jetzt. Wäre ja eine logische Sache. Wäre logisch, ja. Und logisch wäre es dann natürlich jetzt auch unbedingt, Julia, dass du so schnell wie möglich in eine gute therapeutische Betreuung gehst. Mhm. Ganz schnell, finde ich, wenn du hast ja nun eine ganze Menge mitgemacht. Das letzte mit diesem Mann und sehr viele schlimme, sehr schlimme Sachen in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Ja, und aber dann, ich verstehe, also das ist dann das, was ich in meinem Kopf wirklich nicht auf die Reihe kriege, halt eben diese Ambivalenz. So einerseits, boah, Gott sei Dank, dass der weg ist und diese Bedrohung von dem weg ist. Und andererseits, boah, ich wünsche, der wäre wieder hier, damit ich ihn wieder bei mir habe. Also völlig Banane und ich kriege das überhaupt nicht hin und dann... eben diese Traurigkeit, die halt eben immer und überall da ist. Mhm. Und halt eben, wenn ich... Also ich bin sicher, dass du das auch nicht alleine hinkriegst, Julia. Ich bin ganz sicher. Ich glaube, dass es wirklich so verschachtelt ist, so kompliziert, dass es auch hauptsächlich wirklich nicht um diesen Mann geht und dass das nur ein auslösender Faktor ist, sondern um eben, wie gesagt, um viele andere Sachen. Ich würde dir ganz dringend empfehlen, dir einen guten Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen, deines Vertrauens. Wir können dir gerne auch noch gleich ein bisschen behilflich sein. Also ich hab eine Gesprächstherapeutin und also bei der ich also Gespräche mache. Im Moment auch noch. Im Moment auch noch, ja. Aber das ist halt so, dass es genauso ist, wie du sagtest eben. Das sind so viele Sachen, dass ich also, wenn ich da einmal in der Woche hinkomme, also halt eben über eine aktuelle Sache spreche und diese alten Sachen, die sind zwar bekannt, aber die sind halt eben, weil die aktuellen Sachen immer wieder durch diese ganze Geschichte sich alles immer mehr verzettelt, dass da überhaupt eigentlich diese ambulante Therapie, ne, so... Verstehe, du bist damit unzufrieden und du hast das Gefühl, das reicht gar nicht aus. Genau, ja. Ja, vielleicht wäre sogar ein Klinikaufenthalt nicht schlecht für eine gewisse Zeit. Ich weiß es nicht. Darüber möchte ich, dass du mit meinem Psychologen redest. Der weiß ja viel besser Bescheid, wie man das macht. Mhm. Und ich würde an dich wirklich appellieren, dass du das tatkräftig in die Hand nimmst, weil du ja eine Verantwortung zu tragen hast. Ne? Du hast eine 12-jährige Tochter. Das ist eben auch meine Angst, ne? So dass ich halt eben irgendwann dieser, wie so eine Sucht. Dass du dem nachgehst, ne? Wie das Wort schon sagt, Sehnsucht. Ja, ne? Ja. Und dass ich irgendwann dem auch irgendwo wirklich total nachgebe, ohne es zu wollen, ohne es überhaupt steuern zu können. So, und der erste Schritt, dass du dem nicht nachgibst, ist, glaube ich, jetzt gerade schon passiert. Du hast nämlich hier angerufen und hast einfach mal mit einem fremden Menschen darüber geredet und hast die Meinung eingeholt. Und jetzt redest du mit einem Fachmann. Und das ist der nächste kleine Schritt. Ja. Du legst auf und der Peter ruft dich zurück. Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke gleichfalls. Tschüss, Julia. Tschüss. Irena, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Die Frau Irena, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was heißt die Frau? Nein, ich sag's nur so. Ich kann auch das Fräulein Irena sagen, ist vielleicht noch netter. Was soll ich sagen? Nein, natürlich nicht. Die Irena ist dran. Ja, und genau. Um was geht es denn? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Es geht darum, dass ich Angst habe, ganz viele Fehler zu machen, die ich schon einmal gemacht habe. Mhm. Habe ich gerade eigentlich gesagt, dass du 18 Jahre alt bist? Ja, ne? Glaube ich schon. Das ist richtig, ja. Um welche Fehler geht es denn? Welche hast du da so im Sinn? An welche denkst du? Ich habe in der Zeitspanne von meinem 13. bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich sehr viel in Anführungsstrichen ausprobiert, was nicht unbedingt immer schlecht ist, aber schon viel mehr als andere Mädchen in meinem Alter das getan haben. Sag mal so ein paar Stichworte. Was hast du ausprobiert? Männer, Sex, Liebe, Gefühl, alles so in einem Chaos. Das heißt, du hast viele, viele emotionale Erfahrungen gesammelt. Wie viele Männer hast du gehabt in deinem jungen Leben schon, weißt du? Ja, wenn ich das so sagen soll, ja, das klingt eigentlich gar nicht so gut, aber 25, 30. 25, das ist eine ganze Menge für ein 18-jähriges Mädel ist das viel, ja. Ja, das stimmt. Okay, also das hast du gemacht und hast deine Hörner dir abgestoßen vielleicht schon ein bisschen? Ja, genau. Kann man sagen. Was für Fehler sind das genau, die du da gemacht hast in der Zeit? Ich habe einfach versucht, mir eine bestimmte Anerkennung, glaube ich, also so schätze ich das ein, eine bestimmte Anerkennung, eine bestimmte Liebe auf eine Art wiederzuholen, die sicherlich falsch ist. Also falsch, um das zu kriegen, was ich eigentlich haben wollte. Ist mir noch zu theoretisch. Kann ich mir noch nicht genau vorstellen, was du meinst. Tja, ich habe also praktisch jede Chance wahrgenommen, die ich kriegen konnte. Also. Das heißt, du hast jeden genommen, der sich dir anbot. Jeden zweiten. Jeden zweiten, ja. Um die Bestätigung zu kriegen, um das Erfolgserlebnis auch zu haben. Um im Mittelpunkt zu stehen, um zu sagen, hier, ich kann sie alle haben und ich... Nee, das nicht unbedingt. Ich habe das so eher zurückgehalten, also für mich behalten. Aber es war für mich dieses Gefühl, da rauszugehen und zu sagen oder auch zu merken, die sind begeistert von dir oder der ist begeistert von dir und dem gefällt das und der macht dir auch noch Komplimente oder dass dir jemand auch tagelang hinterherläuft oder so. Das hat dir gut getan, das war für dich schmeichelhaft. Ja. Und darum ging es hier eigentlich. Eigentlich. Um diese Gefühle. Wie lange warst du in der Regel mit diesen Männern zusammen? Das kann ja nicht so lang gewesen sein jeweils. Es kommt immer darauf an. Also ich hatte Beziehungen in solchem Sinne, die so liefen, dass man sich getroffen hat. Und ich hatte auch One-Night-Stands, solche Dinge, dass man sich halt kennengelernt hat und das nach einer Nacht wieder vergessen hat. Das heißt, da lief auch vieles parallel. Ja. Zum Beispiel. Und es gab gar nicht mal eine längere Beziehung mit einem einzigen Mann über ein paar Monate vielleicht mal. Die gab es ab meinem 17. Lebensjahr. So, nun bist du 18. Und nun sagst du zu mir als schon etwas reifere Dame, ich möchte nicht die Fehler machen, die ich bisher immer gemacht habe. Ja. Zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast, dass es dir nur darauf ankam, diese Gefühle bei anderen Männern auszulösen und dann rauszugehen und zu sagen, aha, so funktioniert das also. Ja, genau. Wie hast du denn jetzt dein Leben umgeändert? Ich bin mit 17 einem Mann begegnet, der mich sehr beeindruckt hat und der mir, der mich schwer emotional greifen konnte. Und zudem habe ich dann dermaßen eine Beziehung aufgebaut, dass ich, dass wir jetzt ein Jahr zusammen waren und ich in dieser Zeit ist auch gut, ich habe viel zusammenreißen müssen, aber ich war komplett treu. Ja, das ist doch fabelhaft. Also für ein Mädchen wie dich. Nein, im Ernst, wenn man so ein Leben hinter sich hat schon, wenn man so jung ist, es doch ein großes Erfolgserlebnis. Ja, aber ich habe... Aber? Jetzt ist es wieder so, dass wir uns jetzt vor ein paar Tagen getrennt haben. Ach so, und jetzt hast du Angst, dass du ins alte Leben wieder zurückflutscht quasi. Genau so. Ah, ich verstehe. Ja. Immerhin muss man festhalten, auch wenn es so sein sollte, du hast ein Jahr schon mal ganz, ganz solide gelebt und hast dich auf einen Menschen und eine Liebe konzentrieren können. Ja. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Ich weiß, dass Menschen, die sehr, sehr, sehr viele wechselnde Partner haben, manchmal oder überhaupt nicht in der Lage mehr sind zu so etwas. Die das nicht schaffen, die schaffen es einfach nicht. Das ist wie eine Sucht, dass die immer wieder neu und dieses und jenes. Und aber das ist ja nun bei dir zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Warum habt ihr euch getrennt? War die Liebe einfach aus oder gab es einen schweren Zwischenfall oder möchtest du nicht mehr? Ich muss sagen, dass es mehr von meiner Seite kam, obwohl es mir schwer gefallen ist, weil er jetzt zum Schluss, weil mir zum Schluss klar geworden ist, als man so ein bisschen ja wach geworden ist, sag ich mal, weil es dann die rosa Brille so ein bisschen weg war, wie egoistisch er eigentlich war und wie, also dass das alles nicht so ganz funktioniert hat. Also, okay, also wir sind die Schuppen ein bisschen von Augen gefallen und das ist ja nicht. So, jetzt aber zu dir. Man kann sich natürlich in so einem Verhalten, das weißt du selbst, wenn du dich zurückerinnerst an dein früheres Leben, man kann sich natürlich in so einem Verhalten auch gehen lassen. Ne? Und man kann dann auch noch pushen, so ein Verhalten. Aber du hast es ja selbst ganz gut analysiert gerade. Du hast ja gesagt, ich habe das ja nur deshalb und deshalb gemacht und war eigentlich auch gar nicht glücklich dabei. Ne? So habe ich es verstanden. Ja, also ich versuche immer mir selbst darüber klar zu werden, warum und wieso und weshalb man das getan hat. Eigentlich und war das ja auch so ein bisschen ein Armutszeugnis, ne? Dass du es nötig gehabt hast, solche Effekte zu erzielen. Ne? Ja, genau. So, jetzt könntest du ja eigentlich sagen, okay, ich bin jetzt ein Jahr älter oder zwei Jahre älter geworden und bin auch was reifer geworden. Ich gehe einfach jetzt mein freies Leben, mein Single-Leben wirklich ruhiger an. Ich gucke mir wirklich die Männer genau an und lasse mich auch nicht so schnell auf eine Beziehung oder auch nicht auf Sex ein, sondern taste die erstmal ein bisschen ab, ob die mir auch charakterlich gut gefallen. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen, die du jetzt gerade mit deinem Freund gemacht hast. Und gehst einfach langsamer an Menschen und Männer ran. Dass du dir das einfach nur mal vornimmst, ob das dann immer so gelingt, weiß ich nicht. Aber man muss ja rational erstmal so ein Gerüst bauen. Ja, und genau davor, also genau das ist ja, wo ich meine, ob ich das schaffe. Ob ich jetzt schaffe, wenn ich weiß, ich gehe nächstes Wochenende raus und weiß, man ist ja jetzt auch ein Stück weit, also ich bin ja jetzt alleine und man sehnt sich ja auch so ein bisschen nach so einem geborgenen Gefühl. Ja, aber die Geborgenheit weißt du ja auch, die kriegst du auf die Art und Weise sowieso nicht. Das ist alles Lug und Trug, ne? Ja, aber das habe ich ja, also wie soll ich das, ich weiß noch nicht, ob mir das klar ist, ob ich das schaffen kann. Ich glaube schon, dass dir vieles klar ist, höre ich so aus dem raus, was du sagst. Aber es ist mir völlig klar, dass das schwierig ist. Aber du musst es halt versuchen. Und du musst es halt auch mit Disziplin. Ich glaube auch, dass das eine Frage der Disziplin ist. Man kann sich also in seinen Gelüsten und in seiner Gier natürlich gehen lassen. Dann sumpft man völlig ab, sage ich mal so. Das hast du ja auch erlebt. Oder man bremst sich einfach und tut auch schon mal Dinge, die einem spontan eigentlich so wieder die Lust sind. Wo man Lust dazu hätte. Man muss ja nicht immer alles machen, wozu man Lust hat. Und das ist jetzt die Frage für dich, das einfach durchzustehen die nächste Zeit. Ich kann nur daran appellieren, dass du dir das rational immer wieder einhämmerst. Nur so funktioniert es. Eine Garantie ist es nicht, dass du es schaffst, aber es ist. Ich meine, du hast ja schon mal gut, das ist schon mal ganz gut, dass du so viel Erfahrung schon gemacht hast und auch mit einem üblen Beigeschmack hast, auch wenn du an die Zeit denkst. Ne? Ja, schon. Ja, das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Also. Eine Frau, ein Wort, Frau Irena. Ja. Jetzt ein bisschen Zurückhaltung. Ja. Ne? Und, versuchen. Genau. Und ein bisschen in die Jungs gucken und nicht zu sehr aufs Äußere. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Gunther Papperitz und ich möchte mich noch bei meinem Team von vorher Woche bedanken. Am Freitag war es so eng, am Ende der Sendung, da habe ich gar keine Zeit mehr gehabt, das zu sagen. Nämlich Dank an Wolfram Spikowski, Thomas Reinke, Jan Hölz, Tim Stienauer, Thorsten Pallut, Pascal Günther und Peter Ofsianowski. Morgen heißt unser Thema, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Wem wünscht ihr die Hölle auf Erden? Auf wen seid ihr so wütend? Auf wen habt ihr einen so großen Hass, dass ihr sagt, ja, diesen krassen Ausspruch wirklich wagt und sagt, dir wünsche ich die Hölle auf Erden. Ab 0 Uhr könnt ihr bei uns anrufen, da werden die Anrufer schon mal gesammelt und um 1 geht's dann los, wie immer hier im Radio, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss bis morgen.